der zweite Punkt. Jo. Ja, okay, dann begrüße ich jetzt nochmal herzlich die heutigen Teilnehmer im virtuellen Stammtisch Borken Mumble. Heute 24.09. Montag. Wir sind heute erstmal nur zu viert. Christian ist da, Sigi und David und der faire Pirat Harald Franz. Von daher also erstmal schönen Abend. Wir haben auch eine kurze Tagesordnung und erster Tagesordnungspunkt ist der Kneipenrundgang zum Thema GEMA, der am Freitag stattgefunden hat. Und Sigi, du könntest da vielleicht berichten, was ihr erlebt habt und wie die Reaktionen waren. Ja, klar. Also Tobi und ich sind Freitagabend ab 18 Uhr durch die Rawadi-Straße und angrenzende Straßen gegangen und haben mit den Wirten gesprochen, haben uns als Piraten vorgestellt und haben gesagt, dass wir uns mit dem Thema GEMA und so weiter auseinandersetzen. Und also zur Reaktion kann ich sagen, wir sind also nirgendwo rausgeflogen. Im Gegenteil, glaube, dass man den Piraten das Thema GEMA und so weiter abnimmt. Also ist nirgendwo in Frage gestellt worden. Dann haben wir uns kurz mit den jeweiligen Wirten unterhalten und haben nachgefragt, ob die eben halt über diese Problematik informiert sind, inwieweit sie davon betroffen sind. Und als Kernfrage im Prinzip, ob die eine Aktion, die wir dann zusammen mit der Wirtevereinigung irgendwie organisieren müssen, teilnehmen würden. Und wir haben, ja, ich habe so 13, 14 Kneipen abgeklappert und die Reaktion war bei allen Wirten positiv. Wir würden sowas mitmachen. Würden wir Wert darauf legen, dass man das mit ihrer Wertevereinigung abstimmt. Und ja, waren da eigentlich recht positiv aufgenommen. Zwei haben uns also sogar noch nach dem Parteiprogramm gefragt und so weiter. Also fand das da ganz positiv. Ja, schön. Wie war die Grundreaktion jetzt bei denen selber von der Betroffenheit her? Gab es da welche, die das schon sehen, dass sie da deutlich mehr bezahlen müssen? Na, ich hatte vorher mit Tobi nochmal gesprochen und wir hatten, bevor wir losgegangen sind, nochmal unterhalten, weil Tobi relativ hohe Beträge immer auf Banner hat. Ich wüsste bisher 20.000, dann 120.000. Also das mag sicherlich für den Großraum ein bisschen gelten. Nachdem ich da mal eingearbeitet habe und dann so einen GEMA-Rechner neu alten runtergeladen habe, habe ich das dann mal für kleinere Kneipen ausgerechnet. Da sind natürlich auch Steigerungen drin, die sich teilweise in dem Bereich 50-60% bewegen. Trotzdem unterhalten wir uns da über Beträge zwischen 150 und 500 Euro. Also die Betroffenheit war da. Die haben alle einen Rohrhut auf GEMA. Einige Wirte haben gesagt, sie kämpfen seit 20 Jahren gegen den Verein. Also sie wussten auch alle von den Erhöhungen, aber dass sie jetzt da weiß Gott wie aufgebracht waren, das haben wir so gesagt. Ja, okay, bei den normalen Kneipen ist das natürlich logisch, weil die ja die Musik eigentlich nur so als Hintergrundmusik laufen haben, dass die dann anders bewertet sind als die Discos, wo das dann die Hauptbasis ihres Geschäfts ist, ist natürlich logisch, ne? Aber ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass die grundsätzlich sehr positiv reagiert haben. Dann können wir das Thema ja durchaus weiter verfolgen und dann mal ein Gespräch mit der DEHOGA oder Wirtevereinigung dann machen, ne? Ja, also Tobi und ich haben jetzt erstmal unter uns abgesprochen, was wir denn heute Abend vorschlagen würden. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns vorstellen können, dass wir jetzt zu dem Albers und dem Diebel, der eine ist DEHOGA-Präsident, der andere Vorsitzende der Wirtevereinigung, DEHOGA Bocholt, dass wir uns mit denen eigentlich im Prinzip die mal anrufen müssen, denen sagen müssen, dass wir mit ihren Mitgliedern gesprochen haben, die so eine Aktion unterstützen würden und dann mal gucken, dass wir uns mit denen tatsächlich dann mit ein paar Leuten mal zusammensetzen, um ganz real zu besprechen, ob die so eine Aktion mit den Piraten zusammen in Duty. Gut. Ja, also wenn das passt, komme ich da auch gerne mit zu dem Termin und könnt ihr mich ja bitte auf dem Laufenden halten dafür. Ja, jetzt geht es erstmal mit Tobi absprechen, wer jetzt den Albert oder den Siebelter anruft. Man muss bei denen ja erstmal abwägen, in Anführungszeichen, ob sie sich bereit erklären, überhaupt mit der Piratenpartei was zu machen. Die Wirte haben da wenig Probleme. Klar, du musst natürlich immer erstmal ein bisschen ausloten und wobei ich denke mal, dass wir tatsächlich die Einzigen sind, die dieses Thema bisher ernst auf dem Schirm haben und für die anderen Parteien ist das im Prinzip so eine Nebensache, dass die das, wenn überhaupt, aufnehmen, weil sie uns sozusagen die Publicity nicht gönnen, aber ansonsten glaube ich kaum, dass CDU, SPD oder FDP dieses Thema irgendwie großartig auf dem Schirm nehmen. Ja, zweiter Punkt war, die EWA-Aktion. Ich habe die Auswertung mir mal durchgeschaut von dir. Hast du ja wirklich sehr penibel gemacht. Also herzlichen Dank für deine Mühe dabei. Und auch die Zusammenfassung sagt ja eigentlich schon eine Menge dazu, was dabei auch die Verhaltensweise der Städte ist und dass eben nur 3 Städte dabei sind, die bereit und in der Lage sind, das auch für Nichtjuristen zu beantworten und nicht nur eben mit den Paragraphen als Formalaktionen der Verwaltung zu agieren, ist ja auch typisch, ne? Ja, klar. Die Frage ist jetzt, man müsste, denke ich mal, weil das Thema natürlich jetzt im Moment sehr aktuell ist, wir haben ja gesagt, dass wir mit unserer Auswertung dann auch wieder an die Presse gehen. Man müsste jetzt irgendwie aus dieser Zusammenfassung oder aus den Daten oder wie auch immer eine entsprechende Pressemitteilung machen. Jo, das können wir ja in den nächsten Tagen mal angehen. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Die kann ich entweder morgen Nachmittag oder Mittwoch aufschreiben, weil morgen bin ich mit Hildegard zu Arztterminen, bin aber irgendwann späten Nachmittag wieder zurück. Und dann können wir im Laufe der Woche, denke ich, da gemeinsam eine Reaktion dann auch für die Presse draus machen. Ich habe die Auswertung ja auch in so ein Pad eingestellt. Vielleicht können wir dann auch in diesem Pad mal jeder sein Part für eine Presseerklärung reinfallen. Hallo, kurwa, nagrywasz, kurwysyn. Ja, das war ein Kurzbesuch von jemand, der sich wahrscheinlich verklickt hat und gleich wieder weg war. Ja, David, hast du gesehen, ich habe das Pad hier auch eben gerade mal ins Chat gestellt, dass du das auch für dich anklicken kannst. Ja, Moment. Jo. Also dieses zweite Thema, über das wir gerade reden, da geht's um die Thematik mit den Meldeämtern und dem Umgang mit den Daten. Da habe ich ja das Schreiben noch selber mit aufgesetzt. Genau. Und da sind Ihnen die Antworten da und der Sigi hat die auch ausgewertet auf der Mailingliste, hast du das ja schon gesehen. Und ja, genau. Da werden wir uns jetzt die nächsten Tage nochmal mit befassen, dass das dann auch in den weiteren Reaktionen geht. Auch, dass wir die Gemeinden nochmal anschreiben, die bisher nicht geantwortet haben. Und bei denen, die eben jetzt sozusagen sehr bürgerfreundlich geantwortet hatten, sollten wir vielleicht auch ein Mail nochmal hinschicken, wo wir uns bedanken für die sehr positive verwertbare Antwort, dass man an der Stelle denen auch eine Rückkopplung gibt, dass sie in diesem Sinne weitermachen, auch aufgrund von Lob, das sie bekommen. Ja, auf jeden Fall. Abend zusammen. Abend. Hi, Adam. Hallo, Adam. Ja, also das kann man sicherlich machen, was du sagst, kommt sicherlich gut, aber ich denke mal, man sollte das in der Pressemitteilung auch wirklich deutlich machen. Die eben wirklich sehr ausführlich und auch bürgerfreundlich geantwortet haben und genauso denen, die nicht geoutet haben oder einfach nur auf den Gesetzestext bezogen haben. Ja genau, also wir machen das erstmal in der Öffentlichkeit, in der Presse, wobei jetzt ja konkrete Personen geantwortet haben und da ist immer die Frage, ob die das in der Presse eben auch in irgendeiner Form wahrnehmen, sodass dann schon Sinn macht, das auch nochmal konkret an die zu adressieren, dass die eben sehen, wir haben das jetzt auch in dieser oder jener Form für uns wahrgenommen und da ist es glaube ich auch ganz interessant, wenn man so eine Geste macht, das erwarten die sozusagen eh nicht und von der Piratenpartei schon gar nicht und umso besser ist es dann, wenn wir es eben trotzdem tun. Also finde ich absolut richtig. Bis auf überlegen ein oder zwei Ausnahmen haben also die Bürgermeister oder die Beiräte geantwortet. Ja, umso besser, wenn das direkt sozusagen die Verwaltungsspitze ist, die da in irgendeiner Form unterschrieben hat, dann wird das denen zumindest zur Kenntnis vorgelegt und dann hilft das auch bei den Lernprozessen, die man auch heute in diesen Bereichen ja durchaus benutzen oder nutzen kann dann oder antriggern kann von unserer Seite. Ja, noch was zu der Position jetzt mit den Meldeämtern. Gibt's noch irgendwelche Fragen oder Anregungen von euch? Sonst als Top 3, gestern sollte ja noch irgendwas stattfinden beim Tobi zum Thema, weiß ich nicht, was war gestern Thema? 14 Uhr war irgendwie ein Termin? Weiß da jemand was von? Jetzt gerade nicht. Gut, dann, ja, weitere Sachen waren ja, wir wollten zum Klumpensonntag ja einen Infostand machen. Ich werde diese Sache beantragen bei der Stadtverwaltung und schicke das dann auf der Mailingliste entsprechend auch rum. Klumpensonntag ist der zweite Wochenende im Oktober, 14. Ne? Ja, richtig ist, dass natürlich auch ein paar Leute da sind. Ja, es werden schon Leute kriegen dafür. Das ist, Adam, kannst du am 14.? Das weiß ich noch nicht, da muss ich mal gucken. David, wie wär's bei dir? Am 14. war das, ne? Samstag ist das, oder? Ne, Sonntag. Klumpensonntag muss Sonntag sein. Das ist ein Sonntag, ja. Das wäre der zweite Sonntag im Monat, richtig? Genau. Ja, zweiter Sonntag im Monat geht. Gut, also ich kann auch, von daher kriegen wir schon hin. Christian, wie ist das bei dir? Da hatte ich ja in Rede schon gesagt, dass ich Zeit habe. Okay. Also gut, bei mir wird es kurzfristig sein. Wie spät wollt ihr anfangen? Ja, es geht ja irgendwie vormittags los, denke ich mal, irgendwie um 11 oder so. Und dann werden wir gucken, dass wir dann morgens so 10, 11 Uhr da aufbauen und dann für einige Stunden bis in den Nachmittag dann dort eben Präsenz zeigen, bisschen Ballone bauen und Zettel für also Flyern dann. Okay. Ja, dann ist die Tagesordnung eigentlich soweit durch. Gibt's noch Punkte, die von euch aus noch besprochen werden sollten heute? Hat jemand denn den Kollegen, der letztens mir gepostet hat, erreicht von diesem Schutzverein, der sich dort gegen diese Hühnerfarm ausgesprochen hat? Habe ich jetzt im Moment, ich erinnere mich an die Sache, das war in der Mail auch drin. Da war dieser Nabo-Kürze. Ja, genau. Da wollte sich doch jemand von unseren Pressesprechern an ihn wenden, telefonisch, dort an den Kollegen über diesen Nabu-Verein an ihn melden und den zum nächsten Stammtisch einladen. Stimmt, ist so besprochen worden. Kümmere ich mich nochmal drum, ob der Tobi das gemacht hat, sonst werde ich das machen. Alles klar, weil das wäre natürlich sinnvoll, damit er ein Feedback kriegt und vielleicht auch andere Leute mit zum nächsten Stammtisch mitbringt, ne? Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ich habe das auch gerade ins Pad nochmal mit reingeschrieben, damit wir es nicht vergessen. Und werde noch ein paar Details nachher zu den Punkten ergänzen, die wir jetzt besprochen haben. Jo, gibt's sonst noch was aus eurer Sicht? Also ich hätte jetzt nichts. Nein. Nö. Dann beenden wir die Sitzung jetzt 19.47 Uhr und wünsche euch noch einen schönen Abend im Mumble oder wo immer ihr ihn gemütlich begehen wollt. Und wir sehen uns dann spätestens am Klumpensonntag, beziehungsweise beim Stammtisch am 10. ist, glaube ich, einer. Alles klar. Gut, tschüss.